selber ein paar Kleinigkeiten reingeschrieben. Punkt 1, ich schicke den Digest, den ich per Mail verschicke, in Zukunft nicht mehr auf die Aktiven, auf die Vorständeliste. Die bekommen über den Autobot der Vorstandswebseite den Verweis sowieso, wenn ich den Digest auf die Bundeswebseite packe. Nachdem das mittlerweile relativ routiniert und eingespielt ist, halte ich es nicht für sinnvoll, das zu doppeln. Das nur kurz als Info, nicht, dass dann irgendjemand anfängt, Geoffrey, wieso hast du das vergessen? Und der zweite Punkt, den ich noch reingeschrieben habe, ist die Team Polgif Mailingliste. Das Team Polgif hat eine Mailingliste. Und diese Mailingliste wird so gut wie überhaupt nicht genutzt. Und jetzt ist meine Frage, wir hatten vor einiger Zeit mal angeregt, diese Mailingliste zu reanimieren, bzw. zu gucken, wie viel Traffic da überhaupt drüber geht. Deswegen habe ich den Digest, den ich immer geschrieben habe, auch immer auf diese Liste geschickt, um zu gucken, ob da irgendwann mal von dieser Seite Rückmeldung kommt. Ich habe, glaube ich, von meinen Digests abgesehen, seit Halle auf dieser Mailingliste 4 oder 5 Mails gesehen, die alle auch anderweitig hätten verschickt werden können und auch teilweise auf mehrere Mailinglisten gingen. Der Grund, weswegen ich das anspreche, ist einfach, dass ich gerne mal ein Meinungsbild hätte, ob irgendjemand einen Verwendungszweck für diese Mailingliste sieht und falls nicht, ob ihr erstmal unverbindlicherweise zustimmen würde, diese Mailingliste stillzulegen. Einfach aufgrund der Tatsache, wenn wir sie weiter offen halten, dann kann es halt doch irgendwann sein, dass eine wichtige Mail nur über diese Mailingliste geht. Deswegen würde ich sie, wenn wir sie nicht nutzen wollen und können und dafür keine Verwendung haben, auch gleich erstmal zusperren. Nicht unbedingt komplett platt machen, aber sie auf jeden Fall erstmal komplett rausnehmen. Was sagt ihr dazu? Ich hatte da ja vor ein paar Wochen mal nachgefragt, wie denn überhaupt die Adresse lautet. Und da wurde mir gesagt, es gäbe verschiedene Mailinglisten. Jetzt höre ich, dass es eine gibt. Und da wäre jetzt erstmal die Frage, wie heißt die überhaupt? Also es gibt 2 Mailinglisten. Es gibt team-polgef@listspiratenpartei.de und es gibt team-polgef zusammengeschrieben @listspiratenpartei.de. Diejenige, auf die ich den Digest draufpacke und die auch verwendet wurde in der Vergangenheit, soweit ich das weiß, ist die zusammengeschriebene, also team-polgef ohne Unterstrich. Die andere wurde damals, als das Team Polgif entstanden ist, haben quasi 2 Leute unabhängig voneinander eine Mailingliste für dieses Team aufgemacht. Und diese 2. Mailingliste wurde dann niemals benutzt, niemals benötigt, aber auch niemals gelöscht. Das heißt, das ist letzten Endes eine Art Planungsfehler von vor 3 Jahren, dass es diese beiden Mailinglisten gibt, wo sich niemals jemand drum gekümmert hat. So ist zumindest mein Wissensstand. Das heißt, es geht hier um eine Mailingliste. Dass es 2 gibt, macht natürlich die Verwirrung noch um einiges komplizierter, aber es geht mir um die Team Polgif zusammengeschrieben, weil die andere mir jetzt halt in fast mehr als einem Jahr Team Polgif nie untergekommen ist. Also ich bekomme über diese Liste ausschließlich den Digest, deswegen wäre es mir schade, wenn die weg wäre. Noch Meinungen? Also ich bin da tatsächlich für Input und Senf dankbar, weil letzten Endes ist es ja auch irgendwo dann mein Bier, mich um die Infrastruktur des Team Polgifs zu kümmern. Dementsprechend sagt mir gerne, was ihr davon denkt. Also es gibt immer wieder Sachen, wo man vielleicht mal etwas mehr als 140 Zeichen, wie es halt in der Polgif-Gruppe möglich ist, bei Twitter verbreiten möchte, wo man auch mal eine längere Frage hat. Das war ja auch der Hintergrund, weshalb ich da vor geraumer Zeit mal gefragt hatte, wie denn die Liste überhaupt heißt. Ich bin schon dafür, dass die weiter aufrechterhalten wird. Masch, wir hören dich klappern. Du hast vermutlich einfach Audioübertragung an, also Sprachübertragung. Gut, noch weitere Meinungen dazu? Gut, da ich ansonsten nur Schweigen höre, gehe ich jetzt mal vom vorhandenen Meinungsbild aus, welches besagt, wir sehen nach wie vor einen Sinn, einen Verwendungszweck für die Team Polgif Mailingliste und möchten sie nicht loswerden. Kann ich das so verbuchen? Weil dann kann ich dieses Thema nämlich jetzt halt quasi erstmal auch zu den Akten legen. Das ist mir dann auch ganz recht. Ja. Alles klar. Ja. Ja. Wunderbar. Das heißt, die Mailingliste bleibt bestehen. Sehr gut. So viel dazu. Ansonsten von meiner Seite nichts Organisatorisches. Ich glaube, wir können dann weitermachen, oder? Oder hat noch jemand was? Also organisatorischer Natur. Dem scheint nicht so zu sein. Dann gehen wir. Top 1 laufende Projekte, frag deine MGB. Das ist Olafs Sache in diesem Fall, denke ich. Tja, ich habe jetzt nichts eingetragen. Das, was ich eingetragen hatte fürs letzte Mal, kann vorgelesen worden sein. Ansonsten ist Bernd offensichtlich nicht hier in der Runde. Du meinst Michael Bernd, oder? Ja, Michael Bernd, Dr. Michael Bernd. Ah, so, ja, genau. Ja, der scheint nicht hier zu sein. Dementsprechend hatte ich es an dich zurückgespielt. Aber ja, du hast recht. Dementsprechend, gut, dann müssen wir diesen Teil soweit überspringen, was das von dir letzte Woche angeht. Ich habe das, ich war ja da nicht da, aber ich habe es genommen, habe es im Digest und im Vorstandsblog verarbeitet. Von daher ist das angekommen. Gut, soviel ja, dazu. Dann pirateninfo.de. Ich glaube, Olaf, hast du das reingepostet oder war ich das? Ja, es stand noch das von letzter Woche drin, aber ich habe das mal aktualisiert, denn letzte Woche waren einige Landesverbände bei der Vorbereitung der TTIP-Demonstration und insofern, wenn sie jetzt hier sind, ich habe das mal in die Spalten eingetragen, die mir noch fehlen oder die Schlängelpirat vielleicht wissen möchte. Wenn die PolyGFs diesmal da sind, dann mögen Sie bitte die Namen nennen derjenigen, die Ansprechpartner sind, damit wir diese Plattform wieder regenerieren können, aktualisieren insbesondere. Okay, gut. Ich war mir nämlich nicht mehr sicher. Ich dachte nämlich, ich hätte das gecopy-pastet, aber dann irritierte mich die Farbe. Gut, davon unabhängig zur Kenntnis genommen, für diejenigen PolyGFs, bei denen es noch aussteht, bitte dann, sobald ihr drankommt, gerne benennen. SG Presse Bund, dann kann ich den Ball direkt an dich zurückspielen, oder? Ja, danke. Gerade ist noch was zum Freiheitsserver reingepastet worden. Ach, das wird aktualisiert, sehe ich gerade. Dann kann ich erstmal den Block vorziehen, der bereits steht. 25. 26. 4. Jugendherberge Weimar. Das ist die zweitägige Pressetagung der Servicegruppe Presse Bund. Wir besprechen und koordinieren die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit inklusive Social Media Management der Piratenpartei. Angemeldet sind inzwischen runde 50 Teilnehmende, davon 14 Vortragende. Es gibt im Moment Gerüchte, der ein oder die andere kommen nicht. Das ist nicht der Fall. Ich weiß nicht, wer sowas streut. Alle Slots sind belegt. Ich kann leider keinen mehr einfügen, es sei denn, ich mache Parallelprogramme. Aber jetzt ist es schon sehr eng gefasst. Darum danke für diejenigen, die alle anreisen. Die meisten kommen sogar ja auch schon am Freitagnachmittag, Freitagabend. Die Themen stehen. Und noch ein Wort zu den Reisekosten, da es in den letzten 2,5 Wochen auch Fragen dazu gab. Die Reisekosten trägt jeweils die Gliederung, für die man anreist. Wenn man da sich nicht sicher ist, dann möge man vorher fragen, sollte man also die Reisekosten in Ansatz bringen wollen. Die Pads, die jetzt entscheidend sind, die habe ich hier nochmal in das Pad eingefügt. Das ist einmal die Wiki-Seite, auch als Generalseite, wo die Themen angeführt sind, und das Pad 212 der SG Presse, wo jetzt alle Teilnehmenden mit ihren Zimmern aufgesetzt sind, wer welches Zimmer belegt hat, wer mit wem da untergebracht worden ist in der Jugendherberge und dieser dann auch gemeldet worden ist. An dieser Stelle für diejenigen, die hinkommen, bitte denkt daran, es kann sein, dass es nicht genügend Steckdosen, Strom, also gibt. Wenn ihr euren Laptop mit dabei habt, dann denkt vielleicht auch an eine Verlängerungsschnur oder an eine Verteilerbuchse. Es ist auch nicht sicher, ob das WLAN in der Jugendherberge funktioniert. Bitte stellt euch darauf ein, wir werden ja ein Protokoll führen und da ist nicht nur ein oder eine Piratin oder ein Pirat dann damit befasst, nur das Protokoll zu führen, sondern das wird wahrscheinlich in Gemeinschaftsproduktion erstellt. Und wer eben online gehen möchte, der möge sich bitte irgendwie so einrichten und hinkommen, dass er auch ohne WLAN, da ist jemand gerade mit Hall, okay, danke fürs Abschalten, dass jemand auch ohne WLAN online gehen kann. Also das ist nur ein Notfallplan als Vorsichtsmaßnahme, denn ich habe es auch schon mitgekriegt, zum Beispiel bei anderen Veranstaltungen, die ich hier jetzt nicht namentlich nennen möchte, dass mal das WLAN ausgefallen ist und dann ist der Aufschrei groß. Sollte es weitere Fragen geben, dann einfach hier stellen. Danke fürs Zuhören. Die Finanzierung steht? Welche Art von Finanzierung meinst du? Kannst du da ein bisschen spezifischer werden? Ja, wir haben hier reinbekommen, dass wir doch vielleicht noch ein bisschen Geld zu den Treffen zuschießen sollen. Gut, du kommst ein bisschen abhakt drüber, ich habe aber den Sinn verstanden. Richtig, diese Information habe ich auch bekommen, das habe ich gestern auch nochmal in der Redaktionssitzung vorgebracht. Seko hat mir zugestimmt, dass die Darstellung, die ich dort vorgebracht habe, richtig ist. Wie sieht es aus? Jan hat im Namen des Bundesvorstandes an die Landesverbände nochmal eine E-Mail gerichtet, wo ein Betrag von 2.300 Euro drinsteht, der darum wird gebeten, über die Landesverbände doch bitte auch aufgebracht werden möge, denn der Bundesverband ist finanziell etwas klamm. Da werden verschiedene Beträge von 100 bis 500 Euro angegeben, die beigetragen werden können. So wie ich das verstehe, ist es eine Möglichkeit, eine Option. Es ist kein Muss. Es wird darum gebeten, dass dies getan wird. Woher die 2.300 Euro kommen, ist ganz einfach. Ganz am Anfang, das war im Februar, hat die Bundesgeschäftsstelle ein Kontingent an 40 Betten in der Jugendherberge Weimar gebucht. Und das errechnet sich ganz klar. Mit Halbpension kommt man auf eine Summe von genau 2.300 Euro. Dieses Kontingent ist bis jetzt nicht ausgeschöpft, aber es hat sich einiges getan. Ich habe darauf nochmal geguckt, dass es eben wirklich Halbpension ist und dass andere Sachen festgesorgt sind. Wir liegen unter 2.300 Euro, aber es kann natürlich durch die Abrechnung der Reisekosten sein, dass wir den Betrag tatsächlich erreichen. Also für den Bundesverband jetzt gesprochen, wenn die Landesverbände sich daran beteiligen können, den Bundesverband finanziell zu entlasten, dann freut er sich. Okay, danke. Übrigens, diese E-Mail wurde nicht von mir angestoßen. Gut, so viel dazu. Dann können wir relativ direkt zu den Folgeberichten übergehen. Bernd, der heute Abend den Bund übernehmen wollte, hat gerade eben gesagt, er ist noch auf dem Weg, beziehungsweise kommt später. Dementsprechend können wir gleich weitergehen zum Welzheimer Pirat, den ich heute begrüßen darf. Für Baden-Württemberg, bitteschön. Darf ich darum bitten, NRW vorzuziehen, weil ich weg muss? Darfst du. Philipp, ist das für dich auch okay? Ja, passt. Okay, mach. Wunderbar, herzlichen Dank. Wir hatten nicht viel Besonderes in der letzten Woche. Wir haben im Landtag am 17.04. eine gelungene Veranstaltung zum offenen Ganztag gehabt, der minimal medial reflektiert wurde, den wir aber möglicherweise noch kommunal weiterverwerten werden. Dann hatten wir den lustigen LPT 2015-1 mit Anträgen zu allem Möglichen und der Nachwahl der beiden stellvertretenden Vorsitzenden und des Generalsekretärs. Als Fazit vom LPT möchte ich sagen, dass die meisten oder allermeisten sogar Akkreditierten den LPT thematisch und von der Stimmung her als sehr motivierend empfunden haben. Da ist richtig gut Stimmung, Klammer auf, Aufbruchstimmung zu spüren gewesen. Die zwei, ich sag mal, interessantesten Anträge, die behandelt wurden, waren der Satzungsänderungsantrag 19. Da ging es um das Wahlrecht von Nichtmitgliedern im Alter von 10 bis, eigentlich war 16 bis 15 gemeint, aber durch einen Fehler ist dann 10 bis 14 daraus geworden. Der ist euphorisch zum Teil diskutiert worden und letztlich auch angenommen worden. Wird aber mittlerweile sehr kontrovers diskutiert, weil er handwerkliche Fehler hat und sicherlich rechtlich so nicht umsetzbar ist. Im Antrag steht allerdings tatsächlich als Schlusssatz, sofern geltendes Recht nicht dagegen steht. Also ein schöner Antrag, ich finde den auch sehr schön, der transportiert auch unseren Wunsch, dass wir jüngere Menschen durchaus beteiligen wollen, auch an politischen Prozessen und an Meinungsbildung. Müssen wir gucken, was daraus wird. Ich finde, das ist ein klasse Anstoß. Der zweite recht heftig diskutierte Satzungsänderungsantrag ging um die Einführung von Delegiertenparteitagen. Auch der wurde lange und kontrovers diskutiert, letztlich aber deutlich abgelehnt. Und dann gab es am Montag noch eine sehr gelungene Veranstaltung im Landtag NRW zur Schuldenbremse. Am Montag, also gestern, die mediale Begleitung dieses Events kann ich noch nicht beurteilen. Damit bin ich fertig. Danke sehr. Ich würde da tatsächlich gerne... Frage? Eher eine gegenteilige Meinung. Oder ich würde dem gerne auch... aber nur, wenn mir das Wort erteilt wird, nicht, wenn es nicht gewollt ist. Streng genommen eigentlich nicht. Das sind hier die Berichte und Gegendarstellungen sind nicht impliziert. Von daher, Fragen wären in Ordnung, aber ich kann hier nicht jedem eine alternative Darstellung ermöglichen, der sie tun möchte. Okay, dann, ich hätte doch eine Frage. Dann eine Frage, bitte. Masch, du hast ja eben selber darauf hingewiesen, ich habe es auch eben nochmal ansatzweise da schon reingeschrieben, der SRA 019 wurde ja so ein bisschen diskutiert. Du sagst gerade selber, hast gerade anklingen lassen, dass es rechtlich vielleicht nicht so ganz machbar ist. Bist du mit mir einer Meinung, dass gemäß der Auslegung und Kommentaren zum BGB die Beschlüsse, die nach dem Beschluss zum SRA 019 und der damit verbundenen Akkreditierung eines Nichtmitgliedes, die anderen Beschlüsse nach diesem Beschluss alle im Grunde nichtig sind? Nein, da bin ich nicht mit dir einer Meinung, weil ich dazu keine konkrete Meinung oder keine eindeutige Meinung habe, weil ich kein Jurist bin. Nach dem, was mir bislang zu der Fragestellung zur Kenntnis gekommen ist, sagen die einen, ab dem Moment, wo das Nichtmitglied akkreditiert stimmberechtigt war, ist alles Folgende an Beschlüssen nichtig und ungültig. Die anderen sagen, alle nachfolgenden Beschlüsse sind, wenn das Stimmgewicht des akkreditierten Nichtmitgliedes entscheidend ist, sind sie ungültig. Da ich das juristisch letztlich nicht bewerten kann, enthalte ich mich da einer persönlichen Meinung. Okay, der Palland sagt, der Kommentar zum BGB sagt da an der Stelle zu Paragraph 32 in der Randnummer 9, dass so egal welches Ausmaß, aber soweit Nichtmitglieder halt mitentscheiden ist, sind die Beschlüsse nichtig, aber das wird sicher noch rechtlich geklärt werden. Das dürfte auf dem Weg sein, ja. Gut, danke. Gerne. Es ist auch nicht uninteressant und danke dafür, dass du es erwähnt hast, weil das natürlich ein wesentlicher Informationsanteil zum LPT ist, den ich jetzt noch nicht gesagt hatte. Danke dafür. Okay, gut. Damit denke ich, ist der Teil erledigt. Gibt es weitere Fragen an Masch? Ja, Masch, gibt es schon die Akkreditierungsstatistik für den LPT irgendwo online einzusehen? Das kann ich nicht beantworten. Ich weiß allerdings, dass am Sonntagnachmittag die Zahl von 190 auf dem Display stand. Ja, mich würde speziell die Zusammensetzung interessieren, also woher die kam. Aber gut, wenn kann ich jetzt leider nichts zu sagen. Okay. Gut, das denke ich war's dann. Oder weitere Fragen? Scheinbar nicht. Dann können wir weitergehen. Doch. Noch mehr? Meine Frage wurde, glaube ich, noch nicht beantwortet. Ich habe jetzt ganz viel gehört von Sachen, die in der Vergangenheit waren. Aber was sind so Sachen, die jetzt anstehen und Sachen, die jetzt kommen, die vielleicht auch Mitglieder interessieren, wo sie mitmachen können? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Eine Frage, die mich auch stark bewegt hat. Wir haben in den letzten Wochen im Landesverband versucht, wie soll ich das ausdrücken, die Aktivierungsfähigkeit der Piraten festzustellen, sind da allerdings noch nicht zu einem Ende gekommen. Es sind verschiedene Ansätze unterwegs, dass wir Aktivierung betreiben können, um wieder mehr Leute in Arbeit zu bekommen, in den AGs, in den Arbeitskreisen, in den Kommunen, Leute auf die Straße bringen. Das ist aber ein Prozess, an dem wir im Moment noch arbeiten, wie wir es umsetzen. Also auch hier leider keine belastbare Antwort. So viel dazu. Jetzt noch eine Frage? Wenn nicht, dann gebe ich jetzt weiter an Philipp Felsheimer Pirat, bitte. Ja, ganz kurz zu mir, weil ich noch nicht hier war, sondern das erste Mal jetzt wieder hier bin. Ich bin gewählt worden zum stellvertretenden Vorstand beim letzten Parteitag. Bei uns wurde beschlossen, dass es keinen PolGF mehr gibt, aber wir natürlich einen Mittelsmann brauchen, der mit den PolGFs der anderen Bundesländer Kontakt hat und auch mitmacht. Ja, wir haben am 18.04. an den Demos in Baden-Württemberg zur TTIP teilgenommen, in Stuttgart. Hauptsächlich sind wir momentan schwer damit beschäftigt, natürlich unsere Landtagswahl 2016 vorzubereiten. Unser Wahlkampfkoordinationsteam hat sich bereits vor 2 Wochen getroffen, hat miteinander unterschiedliche Themen ausdiskutiert, trifft sich jetzt auch öfters im Mumble, um alles zu klären, was an Geld und Planung und Pipapo nötig ist. Der Landesvorstand, also wir, sind sehr damit beschäftigt, die Aufstellungsversammlungen für unsere Kandidaten in den 70 Wahlkreisen zu organisieren. Da stehen wir auch vor dem Problem, gerade mit einigen Piraten zu aktivieren. Wir haben auch ein paar Totgebiete, wo wir gucken müssen, wie wir das hinkriegen, weil wir da weniger als 3 aktive Piraten haben. Und alle Richtungspfeile gehen halt Richtung Landtagswahl und wir bekommen es aber auch zielmäßig hin. Wir haben vor, bis Mitte des Jahres, bis spätestens Ende August, möglichst alle Wahlkreise bei uns aufzustellen. Das haben wir uns als Ziel gesetzt und das Wahlkampfkoordinationsteam ist da sehr damit beschäftigt. Das war es jetzt so zum größten Teil, was ich jetzt dazu sagen kann. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Ja. Bitte? In der Servicegruppe Presse Bund sind ja nicht nur Leute organisiert, die Presse auf Bundesebene machen, speziell also Pressearbeit, sondern eben auch informell die PolGFs bzw. die Presseverantwortlichen in den Landesvorständen. Wenn kein PolGF benannt ist, dann gibt es eine GO, die wahrscheinlich festlegt, wer für Pressefragen verantwortlich ist. Wer wäre das denn dann? Das ist der Martin Eizenberger, also der erste Vorsitzende. Der hat in der GO die Presse drin. Danke. Also sei mal vor. Ah ja. Hätte da noch eine Nachfrage? Ja. Eher gesagt zwei. Also einmal könntest du dann vielleicht die Einladung in die Redaktionskonferenz für montags aussprechen. Da ist so die Koordinierungsstelle, wo Presse- und Öffentlichkeitsthemen, die wir im Bund die Woche über machen, festgelegt werden. Und da sind oft Themen dabei, wo man als Landesverband dann ein Thema mittransportieren kann, eigene Aktionen machen kann oder auch eigene Themen mit einbringen kann, die dann mit dem Bund zusammen gemacht wird, also wenn es bundesrelevante Themen sind. Also wäre schön, wenn, ihr müsst ja nicht jede Woche als Landesverband vertreten sein, aber von Zeit zu Zeit, besonders wenn ihr halt ein spannendes Thema habt, dass ihr da einfach mal einen Aufschlag macht. Okay. Und Nummer zwei wäre, für eure Landtagswahl, was für Unterstützung braucht ihr? Da habt ihr doch schon ein bisschen einen Überblick. Wie sieht's aus mit Unterschriften? Muss da irgendwas gemacht werden, so dass wir langfristig planen können? Also es gibt jetzt, wie gesagt, das Wahlkampfkoordinationsteam, das auch von uns vom Vorstand natürlich komplett unterstützt wird. Die arbeiten gerade ziemlich schnell aus, wo wir Probleme haben. Wir haben auch bereits schon eine Karte von uns in Baden-Württemberg erstellt, wo wir denn noch Probleme haben und wo wir Hilfe brauchen. Es wurden auch zwei Leute benannt, die jetzt unsere benachbarten Bundesländer anfragen werden in den Landesvorstandssitzungen, wo wir Hilfe brauchen zum Formulare sammeln. Da müssen wir aber erstmal den nötigen Schritt schaffen, um dort überhaupt aufzustellen, dass wir dort auch sammeln können. Da sind wir gerade schwer am Arbeiten. Wie gesagt, wir haben eine Landtagswahlseite auf unserem Wiki, wo genau aufgelistet ist und täglich aktualisiert wird, wo wir aufgestellt haben und wo es bereits in Planung ist. Und wir genau die Leute, die dann auf euch alle zukommen werden, also zwei Stück, speziell aus dem Wahlkampfkoordinationsteam, um nachzufragen, ob Hilfe gewährt wird oder ob wir Hilfe bekommen, wenn wir Hilfe brauchen. Bitte diese Wiki-Seite dann auch noch in deinen Bericht mit dazu pasten, damit die mitverteilt werden kann, damit alle schon mal so einen Überblick haben. Und sobald ihr irgendwelche Informationen habt, was ihr an Unterstützung wann braucht, bitte auch hier in dieses Gremium reintragen, damit das in alle Landesverbände verteilt werden kann und die Leute, die gerne helfen wollen, das auch erfahren. Okay, mache ich. So, noch Fragen dazu? Oder an Philipp? Scheint nicht so zu sein. Dann können wir weitergehen zu Liga-Leader. Ja, danke. Landesvorstand Bayern, wie sieht's aus? Wir haben im Moment wieder viel Formalfu. Das hält sich also dran, die dritte Woche. Wir haben allerdings letzte Woche bei unserer Landesvorstandsmumble einen Beschluss gefasst, eine spezielle Liste stillzulegen und zu migrieren auf die Plattform Diskurs. Diese Liste ist notorisch dafür bekannt, dass sie getrollt ist und sich die Leute da ziemlich heftig mobben. Das war mit einer der ausschlaggebenden Punkte, warum wir gesagt haben, okay, nach anderthalb Jahren der Bitten und des Bettelns, dass man doch endlich von Seiten des Landesvorstandes aktiv werden möge, und der Versuche zu moderieren, sprich also den Leuten zu sagen, versucht euch doch mal zivilisiert zu verhalten, haben wir jetzt einen anderen Kurs eingeschlagen und haben gesagt, okay, wir versuchen es mal mit Diskurs. Ich möchte diese Debatte hier jetzt nicht weiter führen. Sie wird auf anderen Kanälen hinlänglich seit Donnerstagabend geführt. Ich habe auch mehrere lange Telefonate mit Mitgliedern gehabt, die mir einerseits gesagt haben, dass sie das schrecklich finden, andererseits uns beigepflichtet haben, dass es eine gute Entscheidung war. Wir sind noch im Prozess, wie wir es weitermachen. Im Moment ist verantwortlich, hauptverantwortlich dafür David Kritschek, also der stellvertretende politische Geschäftsführer in Bayern. Und das wollte ich allerdings hier erwähnt haben, sollte es andere Landesverbände geben, die Ähnliches bezwecken, wenn sie da Mailinglisten haben, wo Leute einfach nicht zur Ruhe kommen können aus Gründen. Nun gut, abgesehen von diesem Formalfu hatten wir als zentrales Thema, nämlich den TTIP-Aktionstag. Da ist eine Menge passiert. Ich habe hier mal ein paar Links hineingesetzt ins Pad, damit ihr seht, welches Presseecho mit Piratenbezug auch ausgelöst worden ist durch diese Teilnahme an den Demonstrationen, wobei ich auch da habe ich einige lange Telefonate geführt mit einigen Mitgliedern, die nicht so ganz berauscht sind von dem Thema TTIP. Doch darauf hinweisen möchte, dass für uns als Piraten nicht die grüne Seele dort pocht, sondern insbesondere Facetten wie die Schiedsgerichtsbarkeit oder aber der veränderte Datenschutzaspekt mit einer der Hauptgründe sind, siehe Bundespressemitteilungen, warum wir als Piraten auch TTIP so nicht unterschreiben können. Nun gut, also in München, so jedenfalls die Presse, hat es Europas größte Demonstration gegeben mit über 20.000, andere meinten 23.000 Demonstranten. Wenn man auf die Links mal klickt, dann wird man super Fotos sehen. Schön ist auch, dass gerade im Mittelpunkt oder an den Seiten viele Piraten stehen und auf einem Foto mittendrin auch der Infostand der Piratenpartei in München zu sehen ist. Das setzt auch Signale. Nun gut, ich komme mal von dem Thema weg. Das ist uns hinlänglich ja bekannt. Wir haben noch andere Sachen, die wir vorbereiten, unter anderem in der Strategie, wo wir kurz-, mittel- und langfristig planen. Das wird aber noch konsistent werden in den nächsten Wochen. Darum hier nur eine Andeutung. Genauso wie wir den Netzpolitischen Kongress weiter vorbereiten. Da hat es gestern das dritte Treffen gegeben im Mumble und ja auch unser Volksbegehren vorantreiben. Termine habe ich eben schon erwähnt. Um das nochmal klarzumachen für München, unsere Landesvorsitzende hat da vor diesen 20.000 Leuten gesprochen und das heißt schon was. Da gab es noch andere Sachen, wo wir also teilgenommen haben, bayernweit, was ansteht, das ist eben die Weimarer Pressetagung, da kommen einige Piraten auch aus Bayern hin. Wir haben auch einen gemeinsamen großen Stammtisch, den ich in den Berichten anderer noch nicht so mitgekriegt habe. Das sind also Stammtische, die wir zusammengefasst haben. Da kommen Piraten aus verschiedenen Crews, Stammtischen und KVs zusammen, um sich einmal in, sagen wir mal, 2 Monaten so zu treffen und so ein bisschen die Koordination, Veranstaltungen zu koordinieren. Da tauscht man sich eben aus. Das, was man möglicherweise zwischen diesen Treffen nicht macht, trifft sich klar face-to-face, um eben diese Verbindung auch herzustellen und nicht nur zu sagen, okay, da ist jemand im Mumble, den kann ich nicht sehen, den kann ich vielleicht auch trollen, aber das ist dann eben, wenn man sich persönlich dann kennt, etwas schwieriger. Dieses Treffen, das nächste, ist angesetzt eben für kommenden Sonntag. Und da werden auch wieder Leute vom Landesvorstand dran teilnehmen. Ja, das war es mal von meiner Seite. Wenn es Fragen gibt, einfach stellen. Danke. Jo, was Olaf sagt, Fragen? Keine Fragen. Gut, höre ich gerne. Dann ist als nächstes, Moment, bevor ich das vergesse, Philipp nochmal. Ich hatte jetzt ganz vergessen zu fragen, ich war letzte Woche auch nicht da, aber ist der Pirateninfo-Vertreter für Bavü bereits benannt? Ich weiß leider nichts davon, aber ich nehm's mal auf und frag mal nach. Okay, gut. Dann, ich denke jetzt auch mal dran, dass ich jedem Polgef, der noch drankommt, die Frage jetzt auch stelle, wenn er mit dem Bericht fertig ist, sofern er sie nicht selber beantwortet. Ich habe jetzt leider, da ich letzte Woche nicht da war, nicht im Kopf, wer da schon alles gemacht hat. Deswegen werde ich da ein bisschen redundant rumquatschen müssen, leider. Aber nichtsdestotrotz gehen wir jetzt erstmal weiter zu Berlin. Gregor Schröder oder Bruno Kramm hier. Scheint nicht der Fall zu sein. Dann Brandenburg. Lutz Bommel, ist der da? Scheinbar ebenfalls nicht. Ja, richtig, er hat eingetragen oder jemand hat eingetragen den Wiki-Link zum Parteitag 15.1. Ich habe jetzt gerade, ich habe gerade den Link nicht auf, aber da wird wohl der Termin drinstehen. Ich kann das gleich nochmal ins Pad übertragen. Davon abgesehen, wir vermerken nichts Neues. Bremen, ist der Christian Heister? Ist ja scheinbar nicht, mir fällt auch gerade auf, Michael Ebner hat es halt auch nicht geschafft, deswegen wir zum Wahlkampf Bremen heute gar nichts gehört haben, aber dann ist das halt so. Hamburg, Hauke Upüß, ebenfalls nicht. Hessen, Alex Schnapper, auch nicht hier. Mecklenburg-Vorpommern, auch nicht da. Niedersachsen, Thomas Gansko, mit Vorwarnung wegen Abbrüchen, aber trotzdem, du hast das Wort. Tja, dann will ich mal wieder. Ich versuche mal etwas langsamer zu sprechen, in der Hoffnung, dass es dann nicht ganz so abgehackt ist. Wie in der letzten Woche schon befürchtet, unser geplantes Barcamp für das nächste Wochenende, wo es also um die Inhalte für die Kommunalwahl 2016 und ansatzweise für die Landtagswahl 2018 ging, wäre, haben wir aufgrund der geringen Teilnehmerzahl im Vorfeld, bis letzten Sonntag hatten sich genau 8 Leute eingetragen, abgesagt. Und dafür machen wir keine Veranstaltung, die uns in Summe dann so um die 500 Euro gekostet hätte. Nichtsdestotrotz gehen unsere ganz normalen Coburg-Treffs weiter. Das ist das, wo sich Mandatsträger und Interessierte an Mandaten treffen. Da wird die nächste Station dann Goslar sein, am 16.05. Wir haben, wie auch letztes Mal angekündigt, wenigstens 2 TTIP-Veranstaltungen gehabt, einmal in Braunschweig, einmal in Hannover. Hat zumindest hier in Hannover keinerlei Widerhall in der Tagespresse gefunden. Da war der Hannover-Marathon wichtiger. Wir werden demnächst eine freundliche Zahlungserinnerung an all diejenigen ausschicken, die zwar im letzten Jahr noch gezahlt haben, aber bislang in diesem Jahr noch nicht, damit wir auf eine etwas höhere Zahlerquote als landesweit 15% kommen, die wir hier momentan haben. Am 1. Mai werden wir zumindest in Hameln, in Lehrte, das ist hier bei Hannover und in Hannover selbst, also Infostände haben und auch bei der Demo mitlaufen. Da sind uns natürlich Gäste herzlich willkommen. Genauso wie auch am 23. Mai, wenn der CSD-Umzug ist und wir die Orange Pearl wieder hier haben werden, die allein schon mal 10 Radengel braucht. Ich sage es ganz klar, an dem Tag habe ich Geburtstag und ich freue mich über Gäste. Dann hat hier mein kleiner Regionalverband eine Mail erreicht von jemandem, der bemängelt hat, dass wir hier ein Foto auf der Website hatten, was von ihm war und was wir ursprünglich mal von der Bundesseite runterkopiert hatten. Wer das auch bei sich hat, der möge es dann möglichst schnell runternehmen und ansonsten könnte das bis zu 450 Euro kosten. Und ja, wer Ansprechpartner für Pirateninfo ist im LAFO, das klären wir dann morgen. Da haben wir dann unsere nächste LAFO-Sitzung. Das wäre es von meiner Seite. Wunderbar, danke dafür. Noch Fragen an Thomas? Scheinbar nicht. Dann Nordrhein-Westfalen bereits erledigt. Inavigo, da wird schon fleißig getippt und ich gebe gleich das Wort weiter. Schönen guten Abend aus Rheinland-Pfalz. Ja, 18.04. Wir hatten auch an mehreren Orten TTIP-Teilnahmen. Ich kann nur bei uns von Koblenz reden, wo ich selbst da war. Was kann ich dem Olaf ein bisschen beipflichten? War ein ziemlich großer Erfolg. Wir haben also mit Abstand, hatten wir auch die meisten Unterschriften gesammelt. Wir haben über 250 Unterschriften nochmal bei unserem Piratenstand gesammelt. Ja, wir sind auch ein bisschen aus der Menge rausgestochen, weil wir einen recht großen Stand gemacht haben. Wir haben uns sehr weit ausgebreitet und hatten auch dementsprechend Zulauf. Sind auch mehrere Fotos gemacht worden und auch eine Presseanfrage ist noch nachträglich jetzt gekommen, die ich noch beantworten muss dazu. Ansonsten bei uns die normale Arbeit für den Wahlkampf. Ich versuche gerade ein überregionales Mabam-Treffen der Wahlkampforganisatoren zu organisieren. Also die Organisatoren, von den Ländern, die in 2016 Wahlkampf haben. Ziel sollte es sein, wenigstens in Teilen kennbar als eine Partei aufzutreten. Also ich stelle mir davor, dass wir vielleicht ein paar Plakate haben, die wir in jedem Landesverband aufhängen. Vielleicht schaffen wir sogar ein Grunddesign hinzukriegen, was wir nutzen und solche Sachen. Aber wie gesagt, das ist in der Mache. Da sind schon alle informiert. Der Bund ist involviert. Mal sehen, was da rauskommt. Ich fände es einfach ganz wichtig, dass wir in der Wahrnehmung wieder als gemeinsame Partei kommen würden. Und ich denke, das würde auch jedem Landesverband gut tun. Dann haben wir am 7.6. Landesparteitag Friedrichshafen, wo der Vorstand wird komplett neu gewählt. Es wird neu gewählt. Dann Dateninfo haben wir es einfach, weil die Marie Salm ja bei uns aus RLP ist und die wird uns da unterstützen. Falls Fragen sind, bitte jetzt. Ja, was Inabino sagt, 21, 22, 23, keine Fragen. Dann können wir gleich weitergehen. Saarland, Erich. Ja, hallo, guten Abend. Okay, gleich vorneweg, unser Ansprechpartner im LAFU für Pirateninfo ist unser Gensek, Thorsten Rieger. Der ist auch heute Abend gerade hier im Zuschauerraum. Nur falls es noch jemand nicht weiß. Als nächstes, wir hatten auch mehrere Infostände. Das waren jeweils kombinierte Infostände zu den Themen TTIP und Freifunk. Freifunk ist jetzt im Saarland gerade ein großes Thema bei uns. Auch eins, mit dem wir durchaus den einen oder anderen Pluspunkt noch abgreifen können. Also kommt gut an. Außerdem werden wir am 1. Mai bei der Kundgebung teilnehmen. Ob wir es schaffen, auch einen eigenen Infostand zu stellen, steht noch, aber zumindest mit etlichen Piraten werden wir dabei sein und Fahnen schwenken. Das war es soweit von meiner Seite. Kurz und bündig, sehr gut. Noch Fragen nach Saarland, ins Saarland? Scheint ebenfalls nicht der Fall zu sein. Dann Sachsen, Flobukur ist ja hier. Scheint nicht so zu sein. Sachsen-Anhalt, Stutt. Auch nicht. Schleswig-Holstein, Kathi. Ja, hallo. Ich habe eigentlich auch gar nicht so viel zu erzählen. Letzte Woche hatten wir das G7-Außenministertreffen in Lübeck. Da waren wir Piraten als Wahlbeobachter vor Ort. Von den Landtagsabgeordneten waren Uli König und Patrick Breyer da, übrigens als einzige Landtagsabgeordnete aus dem Landtag in Schleswig-Holstein, obwohl sie alle geladen waren. Wir hatten am Sonntag Vorstandssitzung, Real-Life-Treffen in der Landesgeschäftsstelle in Kiel und haben uns über den Wahlkampf Gedanken gemacht, 2017. Parallel dazu war die TTIP-Demo in Kiel mit knapp 600 Menschen, nicht ganz so gut besucht wie die in Süddeutschland. Piraten waren natürlich vor Ort und ich glaube, das war es erstmal von meiner Seite. Wenn der Christian nicht noch Ergänzungen hat. Ja, passt. Kurz und bündig. Und wenn ich das als persönliche Note dazufügen darf, macht er nicht kleiner, als ihr seid. Diese Demo in Kiel war trotz allem sehr, sehr groß und sehr beeindruckend und deutlich größer als erwartet, muss ich sagen. Also da kann man mit 600 Leuten in Kiel kann man nichts dran stricken. Also für eine Stadt in vergleichbarer Größe war das durchaus in einer angenehmen Größe. Kiel ist halt auch kleiner als München. Gut, so viel dazu. Fragen noch dazu an Kathi oder Christian? Dazu nicht, aber weil es mir gerade heute untergekommen ist. Christian, bist du interessiert an den Bemühungen der niedersächsischen Landesregierung, bezahlbaren Wohnraum auf den ostfriesischen Inseln zu schaffen, zu erhalten? Ja, auf jeden Fall. Ich bin immer schon am Meckern hier im Bauausschuss, weil Borkum es geschafft hat, einen sehr interessanten Bebauungsplan aufzustellen, der vor Gericht bestanden hat. Den sollen die mir besorgen und erklären. Aber an solchen Informationen immer gerne her zu mir. Okay, melde ich hier. Gut, eine Sache hatte ich noch ganz vergessen. Euer Ansprechpartner im Landesverband für Pirateninfo? Das ist der Christoph Nagel. E-Mail-Adresse müsste aber, also der macht das schon die ganze Zeit und das müsste eigentlich, der Kontakt müsste bei euch vorhanden sein. Alles klar, gut. So, Thüringen, Jan Hacke. Oh, Ja, ich habe gerade eine E-Mail geschrieben. Moment. Moment. Erstmal das Bett finden. Ja, genau. Es gibt am 1. Mai in Zollfeld einen Nordsee-Aufmarsch und da wird für die Demo, für die Gegendemo, Werner noch Infostandbetreuer von den Piraten, Bühnenredner und Demo-Teilnehmer gesucht. Und dann gibt es noch einen Aufruf der Piraten vom Bund für Weltoffenheit und gegen den Nordsee-Aufmarsch. Das könnt ihr euch mal durchlesen, also das will ich jetzt nicht vorlesen. Und dann gibt es noch einen Punkt, also in Thema Freifunk wollen wir uns da auch ein bisschen stark machen und wollen uns da mit diesen örtlichen Freifunkleuten halt auch vernetzen. Weil die haben das schon, also Rot, also die Koalition, die haben, also Rot-Grün hat sich schon mit denen getroffen, mit den Freifunkeln. Und das wollen wir, da wollen wir uns da nicht nur einfach die Butter vom Brot nehmen lassen. Habt ihr euch gesagt. Ja, und frei, für Piraten-info.de, das habe ich letzte Woche schon gesagt, bin ich der Ansprechpartner. Das wissen die dann schon. Sehr gut, danke dir. Das ist ja übrigens meine Frage. Gibt es sonst noch Fragen an Jan? Scheint nicht der Fall zu sein. Gut, dann kommen wir zum Top 3 Themenbeauftragte Berichte. Ich sehe den Bruno Kramm bereits und da du jetzt ja hier bist, darfst du auch gerne noch, wenn du möchtest, noch einen Nachtrag zum Thema Land Berlin liefern natürlich. Bitteschön. Ja, hi. Ja, in Berlin waren natürlich auch viele TTIP-Veranstaltungen. Und da gehe ich jetzt dann im Rahmen der Beauftragung auch nochmal drauf ein. Ansonsten, was war sonst noch los? Ja, es gab noch eine Anti-Bild-Demo in Berlin vom Axel-Springer-Haus. Ja, so viel zu Berlin. Ich fange mal direkt mit Beauftragung an. TTIP-Aktionen deutschlandweit waren, denke ich mal, ein großer Erfolg. In 160 Städten wurde was gemacht. Wir Piraten haben auch kräftig aktiviert. Ich hatte dazu noch ein Video gefilmt. Und das Schöne ist, die PM, die ich dazu gemacht hatte, da hatten wir endlich mal wieder eine schöne Erwähnung auf DPA, wurden zitiert. Was natürlich dazu führt, dass wir dann in unzähligen Hunderten von Zeitungen, Online-Publikationen dann zu sehen ist, weil die natürlich so ungekürzt übernommen werden, diese DPA-Nachrichten. So, was man folgen konnte deutschlandweit, waren auf den Demonstrationen sehr, sehr viele Piraten anwesend. Zumindest hat man es an Fahnen gesehen. Also das fand ich schon mal sehr, sehr schön, dass man eben auch in vielen Berichten wieder endlich Piraten wahrgenommen hat. Ich denke, das war jetzt auch ganz, ganz wichtige Veranstaltungen, diese TTIP-Demonstrationen, um jetzt so dieses Grundpotenzial wachgerüttelt zu haben, um dann unter Umständen dieses Jahr dann auch nochmal so richtig große Proteste im ACTA-Stil hinzubekommen. Wer sich erinnert, da waren echt Tausende überall zugegen. München ist da ja schon ziemlich nah rangekommen mit echt vielen tausend Gästen. Ich denke, da ist noch einiges machbar und da wird natürlich auch jetzt einiges weiterentwickelt. So viel dazu. Ansonsten, was in nächster Zeit ansteht, jetzt am Freitag, aber das betrifft dann wieder mehr spezifisch Berlin. Jetzt am Freitag ist eine Demonstration vor der Vertretung des Europäischen Parlaments, eine Mahnwache für die ertrunkenen Flüchtlinge mit dem Tenor von zwei Punkten. Einmal als erstens Abschaffung Frontex und zweitens wieder Einführung von Mare Nostrum, dem Seenotrettungsprogramm. Das passiert am Freitag. Wer also in Berlin zufälligerweise am Freitag da ist, weil er ein Wochenende dort verbringen will oder so, ist natürlich herzlich eingeladen, zu dieser Demo zu kommen, beziehungsweise zu dieser Mahnwache. Die geht den ganzen Tag von, so viel ich weiß, von 15 Uhr bis 20 Uhr, also relativ lang. Wer also Zeit, Lust und Laune hat, vorbeizukommen, würden wir uns freuen. So viel zu TTIP, zu Berlin, zu Urheberrecht. Was hatte ich noch auf dem Schirm? Ja, genau, wir werden wahrscheinlich jetzt noch eine PM zimmern für den Tag des geistigen Eigentums und da noch was Originelles überlegen. Ob wir da jetzt schaffen, Video noch aufzunehmen, weiß ich nicht. Ich hatte mir eigentlich einen Terminplan reingeschrieben, habe aber momentan sehr, sehr viel Produktion im Studio und komme deswegen kaum dazu. Aber ich versuche da auch noch was fertig zu machen. So viel. Danke euch. Danke dir. Gut, soweit Bruno zur Themenbeauftragung und zum Land Berlin. Zu einer der beiden Sachen noch Fragen? Ja, ich würde gern vom Bruno wissen, ob die Sache mit der Teilnahme an der CSD-Demo läuft, beziehungsweise ob du da Näheres weißt, ob der Mirko das irgendwie auf dem Schirm hat. Also ich weiß, dass das bei uns auf dem Schirm hat. Ich glaube, müsste der Jan Zimmermann sein, der dafür beauftragt ist. Der war jetzt aber leider in der letzten Vorstandssitzung nicht da, weil er einen Sterbefall in der Verwandtschaft oder Bekanntschaft hatte und deswegen entschuldigt war. Ich werde aber mal nachforschen. Ich denke schon, im Jan ist das Thema auf alle Fälle immer ganz, ganz wichtig. Hätte auch noch eine Frage. Bitte schön. Zu der Demonstration, die da ist, inwiefern sind da Piraten beteiligt? Und da sind ja zwei ganz konkrete Forderungen. Habt ihr die als Landesvorstand abgestimmt oder vom Bundesprogramm abgeleitet? Und wenn das vom Bundesprogramm abgeleitet ist, können wir da vielleicht auf Bundesebene per Pressemitteilung zu aufrufen? Also wir gliedern uns natürlich in dem Fall nur in die Demo ein. Die wurde von anderen quasi so angemeldet, was die Forderungen betrifft. Das ist so, denke ich, der Konsens dieses Bündnisses, der dort ist. Ich fände es schön, wenn wir als Bund zu dem Thema eben auch was machen, gerade wir als Piraten, die sagen, wir haben aus dem digitalen Wandel gelernt und denken so, wie in der digitalen Welt keinen Sinn macht, Grenzzäune einzuziehen, sind wir auch dafür, in einer grenzenlosen Welt zu leben. Und deswegen natürlich gegen so eine Festung Europa, wie sie momentan geschnürt ist, in deren Burggraben die Menschen ertrinken. Und das fände ich natürlich schon schön, wenn wir da auf Bundesebene was machen würden. Aber ist natürlich jetzt weder mein Themenbeauftragungsding, noch bin ich im Bund irgendwie im Vorstand tätig. Halt dir die Motivation fest, wir kommen da gleich auf jeden Fall noch zu. Und unser Programm deckt das ab. Dann wäre es doch ganz schön, also wenn ihr da schon irgendwas vorbereitet habt, dass ihr da nochmal mit der Captain Leto drüber schaut und dem Olaf das in die Hand drückt, dass wir das als Bundespressemitteilung rausgeben. Ja, super, gerne. Also ich werde, wen haue ich denn da, wer ist denn bei uns im Vorstand dafür jetzt gerade zuständig? Ich finde es mal raus in der Zwischenzeit. Macht ihr mal weiter. Moment. Bruno, bevor du gehst, noch kurz eine kleine Frage. Wer ist denn bei euch im Moment für Pirateninfo zuständig? Bevor ich die Frage stelle. Die Frage stelle ich hier gerade jedem. Wer ist denn bei euch im Landesverband Ansprechpartner für Pirateninfo? Du meinst für die Seite Pirateninfo dort irgendwas? Genau. Ist es nicht die Leni, die, glaube ich, die Seite sogar betreut oder so? Ich hätte es jetzt auch gesagt, aber ich stelle die Frage standardmäßig und weiß es nicht sicher. Dementsprechend, Laney wahrscheinlich. Okay. Also ich gehe auch davon aus, dass es Laney ist. Also ich wüsste nicht, dass jemand von uns jetzt separat beauftragt dafür ist. Dann hätte ich das in der einen oder anderen Sitzung schon mitbekommen. Aber Laney ist es definitiv. Alles klar, ich danke dir. Ich hätte eine Frage. Jo. Bruno, könntest du nochmal wiederholen, wo die Mahnwache stattfindet? Sorry, ich bin vorher mit dem Tippen einfach nicht nachgekommen. Ach so, die findet statt vor der Europavertretung, Vertretung Berlin des Europäischen Parlaments und Kommissionen. Es ist dort quasi S-Bahn, U-Bahn-Station, Brandenburger Tor aussteigen unter den Linden. Da findet man das gleich, circa Sichtweite Brandenburger Tor, 100 Meter. Alright, das wäre der Bruno gewesen. Dann kommen wir weiter zur Sozialpolitik. Gernot Reipen. Ja, schönen guten Abend zusammen. Ich hoffe, ihr hört mich. Am Anfang etwas leise, jetzt perfekt. Ja, ich hatte letztes Mal Probleme bei einer Mumble-Sitzung gehabt. Irgendwie hat das nicht funktioniert mit meinem Mikro, aber gut, dass es jetzt funktioniert. Ja, was gibt's zu berichten? Ich war am Wochenende in Bremerhaven bei der ersten Briefkastenverteilaktion. Wir haben rund 5000 Flyer verteilt. Wir waren leider am Anfang, am Samstag nur zu zweit und am Sonntag nur zu dritt. Also ich hätte mir schon ein bisschen mehr Unterstützung gewünscht. Aber immerhin, wir haben, wie gesagt, zweimal 5000 Flyer verteilen können an den beiden Tagen und waren eigentlich damit sehr zufrieden. Es gab auch interessante Gespräche so am Rande mit Leuten auf der Straße. Ich habe sie auch so direkt angesprochen. Und es war halt sehr interessant. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, diese Aktion wird nochmal fortgesetzt am 25. und 26.04. und am 2., 3.05. Also wer da noch mitmachen möchte, ist also herzlich willkommen. Ich denke, das ist eine gute Sache, auf uns aufmerksam zu machen. Und also ich denke, das ist für den Wahlkampf in Bremen auch ziemlich wichtig. Ja, was gibt's noch zu berichten? Es gibt morgen einen Termin, AGBGE, eine Mumble-Sitzung. Und zwar findet da eine gemeinsame Mumble-Sitzung statt mit der Arbeitsgemeinschaft Familienpolitik. Es geht um das Thema Kinderarmut. Dort werden zwei Vorträge gehalten und anschließende Diskussion. Und wir versuchen halt auf die Art und Weise eine Vernetzung auch aufzubauen zwischen den beiden AGs in Bezug auf Kinderarmut. Dann möchte ich noch berichten vom Aktionstag Aufrecht bestehen am 16.04.2015 in Frankfurt. Das war also sehr positiv für die Piraten, weil wir waren doch ziemlich stark präsent. Und zwar war vertreten dort Arbeitskreis Soziales aus Hessen. Dann waren Mitglieder vom Landesvorstand mit einem Pavillon dort vor Ort. Und ich als Sozialpirat hatte einen BGE-Infostand zusammen mit einer ortsansässigen Initiative zum BGE gemeinsam dort aufgestellt. Es war von der Besucherzahl, ich denke, es waren deutlich über 50 Leute anwesend. Also das war schon ein kleiner Erfolg. Und ja, wir konnten also auch punkten. Also wir hatten da doch auch Nachfragen gehabt zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Ich durfte auch ein paar Worte dazu sagen bei dieser Veranstaltung. Also im Grunde genommen war das eine gute Sache. Ich denke, wir haben da auch piratige Politik wirklich nach vorne tragen können. Dann gab es noch am Montag, den 13.04., die erste Arbeitsbesprechung zur Telefonliste der Jobcenter. Das war eine sehr konstruktive Sitzung, die abends stattgefunden hat. Es geht darum, wie wir in Zukunft mit den Telefonlisten umgehen und wie wir sie wieder ins Netz stellen. Und das sieht so aus, dass wir doch da sehr konstruktiv und zielstrebig voranarbeiten. Und ich hoffe, dass wir in vielleicht 8 bis 12 Wochen vielleicht die ersten Listen wieder ins Netz stellen können. Das war es soweit von meiner Seite. Wenn da noch Fragen sind, dann bitte jetzt. Stellt die Fragen. Thomas. Thomas, wenn du was sagen willst, hören wir dich nicht. So, jetzt aber. Gernot, nicht dazu, sondern zu der Osteraktion nochmal. Ich bräuchte kurzfristig 50 von den Flaschensammlerkarten. Lässt sich das noch irgendwie realisieren? Ja, so, da müsstest du mir nur mal kurz deine E-Mail-Adresse oder deine Anschrift schicken, dann kann ich dir die direkt zuschicken. Okay. Wo sollen die denn hingehen? Hannover Landesgeschäftsstelle. Die haben bei uns nämlich gerade gestern beschlossen, die Pfandringe abzumontieren, die in einem Modellversuch ja installiert waren. Okay, du hast meine E-Mail-Adresse kurz mir Bescheid geben und ich schicke sie dir dann direkt zu. Genau so machen wir das. Danke. Gut, danke. Schön. Das war die Sozialpolitik, soweit ich das überblicken kann. Gesundheit, ist Wolf Dietrich Trenner hier? Dem scheint nicht der Fall zu sein. Bernd Schreiner hatten wir oben bereits angefragt. Der ist, glaube ich, auf dem Weg. Zumindest ist so mein letzter Stand. Mal sehen, ob er es noch rechtzeitig schafft. Der ist leider aufgehalten worden. Energiepolitik. Michael Berndt ist abwesend bzw. entschuldigt wegen TTIP-Abendveranstaltung im Norden. Steht nur kurz drin. Bundestag, Bürgerforum, Kommission, Lagerung, hochradioaktive Abfallstoffe, offen für Stellungnahmen. Mit einem Link zur Kommission. Und beziehungsweise dem Bürgerforum dieser Kommission, um genau zu sein. Gut, dann die Hekate, ist die hier? Also die AG Energiepolitik, wenn ich mal reingrätschen darf, die mumbelt gerade gleichzeitig. Sie hat um 9 angefangen. Da sind ein paar Leute im Raum ein bisschen über euch. Ah ja, das war, dann ist heute wieder einer der Tage, wo wo Michael dann früher hätte gehen wollen, aber heute hat er es sich vorher noch gar nicht mehr hergeschafft. Gut, danke für die Info, hatte ich nicht auf dem Schirm. Ändert aber leider nichts daran, dass er heute abwesend ist. Hikate scheint ebenfalls nicht hier zu sein. Dann sind wir bei Leto, bitteschön. Leto, ja, macht nichts. Bruno hat vorhin das Thema ja schon angesprochen. Ich freue mich auch zu hören, dass da in Berlin schon was läuft. Bei uns ist jetzt natürlich Brennpunkt das Massensterben im Mittelmeer. Und ich fände es wirklich, wirklich gut, wenn wir da was hinkriegen würden oder was machen würden, was irgendwie so ein bisschen hinausgeht über, ja, wir schreiben wieder einen Blogpost, dass wir es sehr traurig finden, dass schon wieder so viele Leute gestorben sind. Und ja, bin da noch auf der Suche nach Ideen. In Zeile 246 ist ein Pad. Da würde ich euch alle bitten, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was wir machen könnten oder wo ihr schon Erfahrungen in einem anderen Themenbereich gesammelt habt, sei es jetzt, ob wir eine Institution verklagen oder ob wir die entsprechenden Politiker mit Briefen fluten oder ob wir irgendwas wie das Zentrum für politische Schönheit aufziehen. Also keine Ahnung, wenn ihr irgendwie kreativ seid und da Ideen habt, steuert so bei. Auch was, Kampagnenmaterial ist ein bisschen hochgegriffen, aber was Social-Media-Motive und so angeht oder wenn ihr gute Quellen oder Statistiken oder so zur Hand habt oder auch Demo-Termine, die ihr weitergeben wollt, bitte in das Pad. Und das nächste Mumble-Treffen der AG Migration und Asyl ist Sonntag, jetzt am 26. um 21 Uhr im AG-Mumble hier unter den Themen, wie immer. Und da freuen wir uns auch über Besuch, über alle, die da vorbeischauen und mithelfen, zu überlegen, was man da mal machen könnte. Wir haben in unserem Bundesprogramm, also auch in unserem Europaprogramm, die passendsten Forderungen dazu. Und das Thema ist über die letzten Jahre ja immer wieder hochgekommen. Den letzten Blogpost, den wir dazu geschrieben haben, da waren es dann 200 Tote auf einen Schlag und davor waren es so und so viel Tausend im Jahr. Also es ist ein wirklich mies, arg wichtiges Thema, das uns leider auch dauerhaft begleitet und eher noch schlimmer werden wird, als zu verschwinden. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall auch, da Arbeit rein zu investieren. Und ich freue mich, wenn ihr Ideen habt oder bei uns vorbeischaut oder mir meldet. Wir können alles gebrauchen, denke ich. Achso ja, und in 248 ist noch eine Liste mit Demonstrationen bundesweit, so was da in nächster Zeit stattfindet. Allerdings noch nicht jetzt irgendwie geprüft oder eingeordnet, wer das jeweils vor Ort ist. Wenn dann KV Interesse hat oder ein LV, dann einfach mal selber schauen, wer das macht und ob man da als Pirat mitmachen kann. Gut, erstmal natürlich danke dafür. Gibt's Redebedarf, Wortmeldungen, Ähnliches? Ja. Bitteschön. Ich würde mal den Link zu der Facebook-Veranstaltung, zu der Demo, ganz einfach bei dir mit reinkopieren, wenn das okay ist, hier in deinen Dingsbericht. Ja, bitte. Und zwar heißt die Veranstaltung Stille Schrei, Wut und Trauer, das Sterben im Mittelmeer beenden. Achso ja, wenn ihr schon irgendwas an Aktionen in euren Landesverbänden habt oder insbesondere da, wo wir Fraktionen haben, wenn die in letzter Zeit was dazu gemacht haben oder noch was dazu machen wollen, lasst es mich oder auch die AG wissen und dann können wir schauen, ob wir das noch irgendwie kombinieren können, um da noch ein bisschen mehr Durchschlagskraft zu kriegen. Gibt es noch Wortbeiträge dazu? Ansonsten würde ich nämlich noch kurz was in den Raum werfen dazu. Mir kam nämlich letztens eine Aktion unter in dem Zusammenhang, das ging so in die Richtung Flashmob, also quasi mehrere Leute, die dann einfach in der Fußgängerzone spontan umfielen mit entsprechenden Schildern, also ein bisschen inspiriert von einigen, also Greenpeace macht das zum Beispiel sehr viel und sehr gerne, Flashmobs zu gewissen Themen zu machen. Das wäre zum Beispiel eine Sache, wenn man das mit vielen Leuten macht, 300, 400 Leuten in einer Fußgängerzone oder auf einem Platz, das könnte eine sehr eindrucksvolle Wirkung erzeugen. Ich habe es mal mit in die Liste aufgenommen für unsere Ideensammlung. Gab es in den USA jetzt auch öfter, ich glaube Die-Ins heißen die. Da bei den Polizeishootings hauptsächlich als Protestform hinterher. Stimmt, jetzt weiß ich ja, woher mir das so bekannt vorkam, da kannte ich das her. Richtig, aber das könnte man, glaube ich, durchaus relativ einfach adaptieren und das könnte durchaus sehr beeindruckend aussehen in größerer Menge. Gut, so viel dazu. Dann La Lioness, Kultur und Medien. Also gesetzt dem Fall, es möchte jetzt keiner mehr was sagen. La Lioness scheint auch nicht hier zu sein. Patrick Breyer, Datenschutz. Von dem weiß ich, dass er in Stockholm ist. Dementsprechend ist er in Kopenhagen, Entschuldigung. Dementsprechend ist er entschuldigt. Jens Stomber, der Zombie, ist der da? Scheinbar auch nicht. Michael Melter, mit dem habe ich letztens telefoniert. Der hat gesagt, er kommt immer tatsächlich nur dann, wenn er auch wirklich etwas hat, was er erzählen und berichten möchte und von dem er der Meinung ist, dass es wirklich einen Mehrwert verursacht, wenn er es hier erzählt und weiterverbreitet. Dementsprechend können wir ihn wohl als entschuldigt sehen, beziehungsweise er weiß Bescheid und wird quasi auf uns zukommen, sobald er etwas hat. Und vorletzter ist der Michael Kittlaus für die Bildung, Forschung, Wissenschaft, den ich heute aber, glaube ich, auch nicht sehe. Er ist entschuldigt. Ah, gut zu wissen, danke. Und dann wären wir jetzt bei Daniel Wagner für die freien Netze, der bereits im Pad vermerkt hat, er hat Ausschusssitzung und kommt gegebenenfalls später. Ist der jetzt mittlerweile da? Dem scheint nämlich nicht so, ne? Er hat es auch nicht selber eingetragen, sondern er hat es an den Team Polyev-Account geschrieben, dass er kommt, sobald er aus der Ausschusssitzung rauskommt. Aber es war ihm nicht offensichtlich, ob er es noch schafft. Okay, ja, ich habe die gleiche Farbe durchaus schon gesehen. Also das war mir schon klar, aber ja gut, dann müssen wir davon ausgehen, dass er es nicht geschafft hat heute. Schade, aber nicht zu ändern. Ich gucke jetzt nochmal kurz die Liste durch und alles durch für heute, weil es war heute dann doch öfter schon kurz. Ja, ich höre keinerlei begründete oder unbegründete Gegenrede von irgendjemandem. Dementsprechend glaube ich, dass wir heute Schluss machen können. Dann beende ich die heutige Sitzung des Team Polgips um 21.12 Uhr. Eine schöne symmetrische Zahl. Bruno, bitte? Entschuldigung, ganz vergessen vorher. Ich wollte mal wissen, wer von euch unter Umständen auf der Republika ist. Ich hab's mir überlegt, aber mir sind ehrlich gesagt die Tickets zu teuer. Also, weil ich finde es halt immer ganz sinnvoll, dort aufzuschlagen als Piraten, weil letztendlich ist es doch unsere ehemalige Peer Group, die sich da rumtreibt. Ja, nicht mal nur unbedingt ehemalige, du hast schon recht. Aber also in meinem Fall ist es tatsächlich so, dass ich bei 130 Euro Tickets, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, sagen musste, entweder fahre ich dieses Jahr auf ein Festival, also Wacken oder Rock im Park ist da ungefähr die Preisklasse, oder ich war auf die Republika. Und da ich bereits Festival hatte, das ich fest gebucht hatte mit meiner Freundin, konnte ich da auch nicht mehr raus und dementsprechend, ja, leider keine Republika für mich. Also ich meine, Wacken und Republika im Wettbewerb setzen, da verliert natürlich Republika immer, keine Frage. Es ist tatsächlich nicht mal Wacken geworden am Schluss, aber na gut. Egal, jedenfalls, nein, für mich leider nicht. Dementsprechend, jetzt, wenn niemand mehr sagen möchte, dass er auf die Republika fährt aus dem Kanal, würde ich jetzt dann die Sitzung schließen in 3, 2, 1, 21.14 Uhr ist es jetzt geworden. Die Tür ist zu. Jan, dann jetzt bitte die Aufnahme abstellen und Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.